Sag, was meint ihr? Wenn Allah mich und wer mit mir ist vernichten, oder wenn er sich unser erbarmen sollte, wer wird dann den Ungläubigen Schutz vor schmerzhafter Strafe gewähren?